Laut Meldungen des südkoreanischen Senders KBS trat die Gewerkschaft des Finanzwesens Südkoreas zum Protest gegen die arbeiterfeindliche Politik des Bakun-Regimes, wie die Einführung des Systems der Jahresprämie, in einen Generalstreik. Die Kundgebung für den Generalstreik fand am 23. September unter Teilnahme von mehr als 50.000 Arbeitern in Seoul statt.